Wer ich sonst ein Gott in diesen Feldern bin, ich lege meinen Schäferstab vor Christians Regierungszepter hin. Weil dir durchlauchte Pan das Land so glücklich machet, dass Wald und Feld und alles lebt und lacht.